Aufgabe 11b. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich möchte mich erkundigen, ob Sie auch Firmenschulungen anbieten. Aber natürlich, wir haben ein vielfältiges Angebot an In-House-Schulungen, die wir nach Ihrem Bedarf flexibel gestalten können. Dürfte ich fragen, für welche Kurse Sie sich besonders interessieren? Also, unsere Mitarbeiter müssten dringend ihre Kenntnisse in Excel auffrischen. Da haben wir im Moment den größten Bedarf. Später könnte man auch über einen anderen Kurs nachdenken. Wunderbar, es geht also um eine Excel-Schulung. Wünschen Sie sich einen eintägigen Kompaktkurs oder soll es eher ein mehrtägiger Intensivkurs sein? Da bin ich noch nicht ganz sicher. Was wäre denn der Unterschied? Also, zunächst einmal müssen wir wissen, ob Ihre Mitarbeiter bereits Kenntnisse in Excel mitbringen oder ob Sie zum Beispiel absolute Anfänger sind. Für die Mitarbeiter mit Vorkenntnissen könnte auch eine Tagesschulung ausreichen. Für Anfänger wäre eine mehrtägige Schulung sehr empfehlenswert. Da haben Sie natürlich recht. Das müsste ich zunächst firmenintern besprechen. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass 4 Mitarbeiter schon Grundkenntnisse haben. Bei den anderen bin ich mir unsicher. Um wie viele Mitarbeiter handelt es sich denn insgesamt bei Ihnen? Also im Moment geht es um 6 bis 8 Mitarbeiter. Den genauen Bedarf müsste ich noch ermitteln. Für wie viele Teilnehmer ist so ein Kurs denn gedacht? Wir bieten die Intensivkurse für maximal 8 bis 10 Teilnehmer an. Die Gruppe sollte nicht größer sein, damit unsere erfahrenen Dozenten sich intensiv mit den einzelnen Teilnehmern beschäftigen können und auf die besonderen Wünsche und Bedürfnisse eingehen können. Das klingt sehr gut. Und wie sieht es mit den Lehrmaterialien aus? Sind diese in der Schulung inbegriffen? Ja, natürlich. Wir bieten ein besonderes kostenloses Servicepaket an, bestehend aus Blöcken, Stiften, Themenlisten, Kurzanleitungen und einem E-Learning-Handbuch. Haben Sie auch Interesse an einer Abschlussprüfung? Wir bieten ein von der IHK anerkanntes Zertifikat an. Das Servicepaket ist sehr wichtig. Damit könnten unsere Mitarbeiter ihre Kenntnisse auch nach dem Kurs festigen. Eine Prüfung hingegen wäre für uns nicht so wichtig. Es geht in erster Linie um die Verbesserung der Kenntnisse am Arbeitsplatz. Am besten erstellen Sie uns 2 Angebote. Einmal für eine Tagesschulung und ein zweites für eine mehrtägige Schulung. Ich werde diese dann mit der Firmenleitung besprechen. Ausgezeichnet, das mag ich. Dann können Sie unser Angebot in Ruhe prüfen und wir können diese jederzeit flexibel anpassen. Prima. Hier ist meine Visitenkarte.